GmbH und KKG Mannheim. Verantwortlich Uli Hürter und Jürgen Wiesbeck. Sunshine Live. Von der Raketenbasis Pübna im Hunsrück. Die Nature One 2010. Yeah. Sunshine Live. Teenager One 2010, The Flag Keeps Flying. So, wir waren jetzt die letzten anderthalb Stunden auf dem Century Circus, wobei wir euch gar nicht so genau sagen können, wer jetzt eigentlich gespielt hat. Da hat es nämlich die Verschiebung gegeben, weil die Monikose heute Abend ausgefallen ist. Und die ist irgendwie krank geworden oder so, keine Ahnung, wissen wir nichts Genaues. In jedem Fall, sie hat also nicht gespielt, deswegen hat es da Set-Verschiebungen gegeben. Jeder hat ein bisschen länger gespielt, wir waren vorhin ein bisschen irritiert, weil Felix Kröcher nicht rechtzeitig angefangen hat. Also ich vermute mal, dass es irgendwie so ein bisschen Robert Babich war, was wir eben gerade gehört haben. Würde zumindest zu ihm passen. Wie dem auch sei, es war der Century Circus, den ihr gerade gehört habt. Und André Tanneberger ist jetzt fertig auf dem Mainfloor, er hört die Pausenmusik. Und deswegen schalten wir jetzt wieder auf den Open-Air-Floor zurück. Da wird es jetzt das Set von Mogwai geben. Inzwischen übrigens, haben wir vorhin immer wieder gesagt, ja, es ist irgendwie nicht so voll heute Abend, aber mittlerweile ist